Hallo, ihr hört Herzblutfreie Szene, die Berliner Runde. Und das hört ihr im Radio auf UKW 88,4 in Berlin oder 90,7 in Potsdam. Oder ihr seid im Stream dabei auf fr-bb.org. Das ist freieradios-berlin-brandenburg.org. Dafür steht das. Oder ganz zeitneutral als Podcast. Wie auch immer, seid willkommen. Und am Mikrofon mir gegenüber, ganz virtuell, der Herr Jeckel. Hallo Thomas. Hallo Makro. Ja, heute ganz offiziell. Schön, dass wir da sind, wieder mal da sind. Und wir haben einen tollen Gast eingeladen. Du hast eingeladen, und zwar Ralf Schmidt. Hallo Ralf. Hallo Thomas, hallo Makro. Vielen, vielen Dank für eure Einladung zu eurem coolen Podcast und Radio. Ja, wir freuen uns. Hier in unserem, in unserem Studio, ne? Ist einfach die ganze Technik und ich bin, die Getränke. Ich bin fasziniert, ich sitze hier, es gibt Schnittchen von euch, liebevoll gemacht, Kaffee heute Morgen, Cappuccino, Viva con Aqua Drinks, Gin Tonic, ihr habt mir alles angeboten. Ja, nur das Beste für die Gäste. Danke. So. Ja. Wir sind leider nicht zusammen, sondern ganz virtuell getrennt, aber schön, dass du da bist und dass das geklappt hat. Wir werden gleich mit dir über, ja, was reden wir denn eigentlich mit dir? Über freie Kunst natürlich, über die freie Szene und vor allem über Improvisationstheater, weil da bist du irgendwie, ja, das machst du, ne? So ein bisschen? Ja, ein bisschen ist gut gesagt. Ich habe 93 mit Impro-Theater angefangen, bin da schon ziemlich lang dabei und habe die Impro-Tales mitgegründet und darüber wollten wir uns ein bisschen unterhalten und ein bisschen plaudern. Genau, Impro im Hotel. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal unsere Ehre unserer Struktur. Es gibt erstmal den großen Monatsrückblick auf den März. Habt ihr was gesehen im März an freier Kunst und Kultur oder wart ihr nur zu Hause und habt Netflix genossen? Wie sieht's bei euch aus? Also ich Ralf, gerne ja. Erstmal der Gast natürlich. Ja. Also wir hatten mit den Impro-Hotels unser Festival in Nürnberg. Da habe ich gespielt und gesehen. Das war sehr nett. Wir hatten Nicole Eriksen, die ihr wahrscheinlich kennt. Wir hatten Adrian Klein dabei, wir hatten Michael Bibo dabei als Trainer und Spieler. Wir hatten Verena Klimm von Hamburg aus der Steifen Prise und wir hatten Fabian Seewald von Dundu. Ich weiß nicht, ob ihr Dundu kennt. Dundu ist eine Großpuppe und er hat einen Puppenworkshop bei uns gegeben und hat abends mitgespielt und das fand ich unglaublich faszinierend, dass sie haben so drei Puppengrößen, 5 Meter Puppe, 3 Meter Puppe und so eine 80 Zentimeter Puppe. Und mit der 80 Zentimeter Puppe hat er einen Workshop gegeben und hat nachher gespielt, auch auf der Bühne mit uns. Und das war wirklich herzzerreißend schön. Ja, ich habe das Video gesehen. Diese Puppen sind der Knaller. Ich hätte das auch wirklich sehr, sehr gerne mitgemacht. Aber ich habe hier so ein anderes kleines Wesen, was gerade auf die Welt kam. Und das sprengt so eine Zeitpläne ein wenig. Aber ansonsten finde ich Puppen ja ein super Thema. Wir sind da auch gerade so dran. Ja, ansonsten, was ich gesehen habe, eben aus dem Grund, dass so ein kleiner Knirps jetzt da ist, nur online eine Show von meiner Gruppe hier in Braunschweig, 4 gewinnt. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben mal versucht, alles zu geben, was man mit Kamera so aufzeichnen kann. Und finde, dass da herausgekommen ist, was durchaus so ein Qualitätsmerkmal hat. Also ich glaube, wir hatten 6 Kameras, die zum Teil hatten die Spieler so Ego-Kameras, wo hin und her geschaltet wird, aber auch natürlich 2 Leute, die im Saal rumgesprungen sind und noch stationäre Kameras, wurde live geschnitten. So, also schon so von der Produktion her ziemlich fett. Und ich finde, so sah das tatsächlich auch aus wie das ist schon eine Fernsehproduktion. Also sonst sind so abgefilmte Shows ja echt können so ein bisschen träge sein, aber mit so schnellen Schnitten und vielen Kameras und so kann man da schon echt eine ganze Menge machen. Ja, cool. Kann man das nochmal nachgucken? Ja, das gibt es auf YouTube. So wie es quasi an dem Abend live ist, so hängt es jetzt in YouTube rum. Ja, super. Unter cooleimproshow@youtube.de. Genau. Bei YouTube hast du ja diese komischen Channel-IDs, da ist ja mit so einem Namen so ein bisschen schwierig. Genau, Vier gewinnt aus Braunschweig. Sehr schön. Ja, das ist doch meine Empfehlung für dunkle Abende oder, aber irgendwie hat der Frühling uns ja schon übermannt hier. Dunkle Abende ist ja irgendwie gerade nicht mehr, ne? Ich war auf einer Premiere, das könnt ihr euch kaum vorstellen, aber tatsächlich, das Chamäleon hat eingeladen und hat mich zur Premiere von Elephant in the Room eingeladen, dem neuen Stück, was da läuft, also das ist ja ein neuer Zirkus. Und da saßen wir an einem Abend in einem Premierenpublikum, irre, oder? So mit dem ehemaligen Bürgermeister und dem Kultursenator und so. Also es war so richtig Hot Volley war am Start und es gab auch ein bisschen Aufregung, wie das so bei Premieren ist. Und eine schöne neue Show mit sehr viel Akrobatik und toller Körperlichkeit, ein schönes Ensemble wieder zusammengesetzt. Und auch, was ich ja am Chamäleon mag und an den Produktionen, die dort sind, die zerfallen ja nicht in so Einzelnummern, dass jetzt irgendeiner was Cooles kann und dann kriegt er so sein Spotlight und macht dann irgendwie, weiß ich nicht, 3 Minuten Handstand, sondern ist alles in der Geschichte eingebunden. Hier sehr überspielt, weil es alles oder vieles ohne Text ist. Aber sehr schön, es geht eben so um Elephant in the Room, also um eine Attraktion, eine Frau, die ihren Mann heiratet, aber irgendwie so unzufrieden ist und sie ist vergiftet immer ihre Ehemänner und ja, es passiert viel Verwirrungen und Irrungen. Es ist kurzweilig, lustig und tolle Akrobatik. Also tatsächlich fühlt es sich mal wieder an wie große Kultur in der Hauptstadt. Ich war begeistert und kann das empfehlen. Also Chamäleon auf jeden Fall ja immer eine Reise wert, einfach auch des Raums und der Atmosphäre wegen und auch das Stück. Gut, ja, also nicht mein absolutes Highlight im Chamäleon, aber dazu habe ich auch schon zu viel gesehen. Ich glaube, das muss ich dann mal in Relation setzen, aber jetzt nach dieser Durststrecke und so, einfach auch die Leute vom Haus, wir hatten in der zweiten Folge, oder Marco, oder dritten, ich weiß es gar nicht, bei Herzblutfreie Szene den Geschäftsführer vom Chamäleon und eine der künstlerischen Mitarbeiterinnen hier in der Sendung und die haben mal ein bisschen erzählt, wie schwer das eigentlich ist, so ein Haus am Laufen zu erhalten und was die eigentlich für Auslastungen brauchen und wie viele Gäste und so. Und ja, ist schon auch ein bisschen, ich gucke da immer ein bisschen Sorge drüber, wenn der Saal so etwas enträumter ist, eben wegen Corona und den anstehenden Regeln und so. Aber sie sagen, sie halten durch und machen weiter und künstlerisch sind sie weiter auf der Suche. Also soweit hat mich das sehr gefreut. Toller. Die Webseite ist total schön. Ich habe sie mir jetzt gerade zeitgleich, wenn du erzählt hast, Thomas, angeguckt. Das ist geile Optik. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, gucke ich da vorbei. Mach das mal, weil auch vor allem, ich finde, neuer Zirkus wird immer noch in Deutschland ziemlich, es halt ohne Tiere, sondern es ist rein Akrobatik und körperlich. Und wird halt immer, fliegt hier so ein bisschen unterm Radar. In Frankreich ist das einfach normaler Kulturkanon, ne? Also da sind ja eh mehr so tourende Ensembles, aber dann hat man in so einer größeren Stadt eben so ein Theater oder Stadthalle und dann spielt dann einem Abend irgendwie ein Theaterstück, am nächsten Abend gibt es ein Konzert und im Abend drauf gibt es einen neuen Zirkus. Das gehört einfach da so rein, viel stärker. Und das Chamäleon ist hier so Vorreiter. Also man sieht da auch so ein bisschen was Besonderes, Internationales. Also ich kann das empfehlen, auf jeden Fall. Also ich fand auch so, die haben auch zum Teil sehr starke Technikeinsätze, dass die eben mit so Motion Tracking und so probieren, das auf die Akrobatik rüberzubringen. Und weil die halt so ein Haus haben, wo sie das eben auch einfach mehrfach spielen, können sie da halt auch echt coole Dinge tun und machen sie damit auch. Ja, und das ist hier so ein bisschen Film. Ich spoilere mal einen Effekt, den ich ganz cool fand am Anfang. Gibt es wie so einen Vorspann, wo die einzelnen Spieler eben so auftauchen und da wird mit dem Videoprojektor auf die Rückwand eben die Namen so eingeblendet wie in einem Kinofilm, eben so die Namen überblendet werden und die Leute werden so kurz gehighlightet. Und das fand ich einen sehr schönen Effekt, einfach genau sowas zu machen. Schönen Einsatz für Technik, um bestimmte, um diese Atmosphäre eines Films zu kreieren. Also sehr schön, sehr schöne Kostüme auch diesmal, schönes Bühnenbild. Empfehle es. 2 Daumen hoch. Empfehlung der Redaktion. Gut, gucken wir uns an. The Elephant in the Room, Chameleon vom 22. Februar bis 25. Juni. Ja. So, haben wir die Rückschau hinter uns gebracht. Steigen wir ins Thema ein. Ja. Ralf, Makro hat dich ja eingeladen. Makro, warum hast du denn den Ralf eingeladen? Also ich war selbst Teilnehmer am Impro-Hotel, ich glaube 2-mal, damals in Mallorca. Und das ist jeweils eine Woche, wo man Impro spielt, gemeinsam Workshops macht und auch noch so Programm hinten dran hat. So, also wirklich abgefahrene Sachen, da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Und mich hat das in meinem Impro-Leben sehr stark beeinflusst. Also sowohl, was ich da halt mitgenommen habe an Input direkt, aber auch an, was ich an Leuten da getroffen habe und fand es schon immer spannend und bin sehr froh, dass wir jetzt den Ralf hierzu direkt mal befragen können, weil dieses Projekt erblüht nach wie vor und ist, glaube ich, sehr spannend. Danke für die Einführung, Makro. Ja, und genau, deswegen vielleicht so erste Frage nochmal. Du könntest mal erzählen, wann und wie das mit den Impro-Hotels begann, was die Idee dahinter ist. Und ja, dann gucken wir mal. Darf ich davor noch eine Frage setzen? Und zwar, du hast ja gesagt, du hast 93 mit Impro angefangen. Ja. Mich würde kurz bevor die Hotels kommen, das ist ja wahrscheinlich danach gewesen, noch interessieren, warum? Also wie kam man 1993 an das noch etwas unbekannte Improvisationstheater heran? Also mein alter Theaterlehrer Klaus Kramer hat bei einer Lehrerfortbildung 92 Impro gesehen. Damals hat er Fast Food in München gesehen und hat dann gesagt, ich mache das jetzt mit meiner Schultheatergruppe. 93 war ich in der 12. Klasse. Und dann waren wir die erste Schultheatergruppe deutschlandweit, die Improvisationstheater gemacht hat und wir haben damals einfach frei eine klassische, eigentlich, ich habe Games, spiele ich seit 30 Jahren, eine klassische Impro-Show gespielt. Wir haben Puppets gespielt, wir haben Freeze Tag gespielt, das hieß damals Szenenreigen, wir haben Lieder gesungen und deswegen bin ich dazugekommen. Ich war damals wirklich, ich war 18 und in der 12. Klasse oder 17 am Anfang sogar und habe mit Impro angefangen. So bin ich in dieses verrückte Theater reingerutscht, was die Grundlage meiner ganzen Arbeit ist. Verrückt. Ja, über die Schule, das ist doch schön. So, und dann, das war 1993, und dann hast du die Impro-Hotels gegründet, richtig? So schnell ging das nicht. Ich habe dann erst angefangen in die Fränkische, ich komme aus Franken, das hört man wahrscheinlich ein bisschen, war sehr stark und ich habe am Anfang in Bamberg gespielt und dann habe ich bei den Bamberger Impronikern und dann habe ich in Nürnberg gespielt bei Sechs auf Kraut, das ist eine der ältesten deutschen Impro-Gruppen und dann habe ich bei Holter die Polter gespielt, die auch in Nürnberg waren und und die haben sich immer alle so ein bisschen, diese Gruppen haben sich immer alle nicht so gemocht. Also ganz am Anfang, so ja. 96, 97 gab es mal so, ja, wer ist besser, bla bla bla bla bla. Und ich habe 4-5 Mal im Monat gespielt und dann haben wir als allererstes damals den Franken Cup gegründet. Dann haben alle fränkischen Gruppen gegeneinander gespielt, wer die beste Gruppe ist, bla bla bla. Und die Gruppen konnten sich aber nie leiden. Da habe ich mir irgendwann überlegt, ich mache einfach mal so ein Wochenende für alle fränkischen Gruppen, damit sich alle mal kennenlernen, weil ich ja bei allen gespielt habe und die mochten sich alle nicht und ich mochte aber alle. Und dachte ich mir, vielleicht fahren wir einfach mal alle gemeinsam ein Wochenende weg, die fränkischen Gruppen, dann merken die auch, dass die anderen nicht doof sind. Und das ist aber nie zustande gekommen. Und dann habe ich Stefan Stark kennengelernt, den ihr vielleicht wahrscheinlich auch kennt, der Improtheater.de sich damals gesichert hatte. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal die deutsche Impro-Szene verknüpfen und wir machen so eine Impro-Reise. Damals hieß es noch Sommercamp, damals hieß es noch nicht Impro-Hotel, sondern Impro-Camp, Sommercamps waren unsere ersten Webseiten und dann haben wir zurück, da gab es ja nichts, da gab es noch kein Internet oder noch nicht so wirklich, es gab kein Facebook, es gab kein Insta und da gab es noch den von Bernd Witte, den Rundbrief. Habt ihr über den schon mal geredet? Also wisst ihr, was das geredet ist? Geredet nicht. Ja, ich habe darüber schon geschrieben. Und aber ja, du, gelesen genau, haben wir den mal. Aber den gab es wirklich noch. Bernd Witte war von historisch. Genau, es ist wirklich historisch. Bernd Witte war von Emscher Blut und hatte viermal im Jahr einen Rundbrief. Hast du Bernd damals 10 oder 20 Euro geschickt und dann warst du in diesem Verteiler drin, weil damit hat er seine Postkasse, mir fällt jetzt Briefmarkenkosten gedeckt. Porto. Genau, Porto, dankeschön. Danke, Thomas. Gerne. Und dann haben wir damals Bernd angeschrieben, Bernd Witte, und haben gesagt, wir machen eine Impro-Reise, man kann sich postalisch anmelden. Und dann wurde das in dem Brief veröffentlicht und dann haben wir wirklich 25 Anmeldungen gehabt im ersten Jahr. Und dann ging's los. Das war so der Anfang. Sehr cool. Genau, also diese Briefe, das waren tatsächlich dann auch so mit Schreibmaschine abgeschrieben und dann kopierte Blätter. Ich glaube, da jeder konnte da irgendwas hinschreiben, dann gab es da irgendwie einfach viele Seiten Text und die wurde dann per Post versendet. Und alle haben sich gefreut, dass sie was gekriegt haben. Genau. Und das war so viermal im Jahr und dann war so wirklich total zusammengestöpselt aus der deutschen Szene. Damals gab es, keine Ahnung, 20 Gruppen wahrscheinlich oder 30 Gruppen, wenn es so hochkommt. Und jeder hat halt irgendwie, wir machen den Auftritt, wir laden den ein und wir hatten dann die Impro-Tales da drin. Und dann waren im ersten Jahr wirklich 25 Leute aus ganz Deutschland. Und das erste Jahr war dann schlimm und geil zugleich. Auf der einen Seite war es unglaublich schlimm, wenn man es mit heute vergleicht. Wir waren in einer Jugendherberge in Frankreich, wo wirklich Zellenschluss war. Um 22 Uhr in dieser Jugendherberge durfte man kein Alkohol trinken. Der Workshop-Raum war 30 Kilometer entfernt. Wir sind jeden Tag mit dem Auto in den Workshop-Raum gefahren. Aber es war so cool, dass es einfach, dass daraus was Unglaubliches entstanden ist für die Impro-Szene. Das erste Jahr war wirklich schlimm. Wir sind runtergefahren, 25 Leute. Und dann tauchten wir da alle auf einmal auf. Ich habe dann alle begrüßt. Und dann hatten wir zwei Zimmer. Wir hatten zwei Zwölferzimmer. Und in dem einen Zimmer haben die Jungs geschlafen und in dem anderen die Mädchen. Es war ganz schlimm. Ich war damals 25. Es war echt verrückt. Wenn ich euch so, genau. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Glück der Jugend, ne? Dass man an manchen Stellen ein bisschen, ich nenne das jetzt mal naiv ist und denkt, das wird schon alles oder ja. Und dann, aber es ist trotzdem cool. Also ich glaube, sowas ist ja dann am Ende schweißt es entweder zusammen oder alle gehen sich an die Gurgel. Und offensichtlich habt ihr es überlebt, oder? Sind die 25 ja, es hat sich total zusammen, es hat sich total zusammengeschweißt. Also das war im ersten Jahr dann so toll, dass im zweiten Jahr hatten wir dann 50 Teilnehmer. Und da hatten wir, weil das im ersten Jahr, es war so neu und so anders. Ich weiß das damals, ihr kennt sie wahrscheinlich auch aus Halle, Katja Blüher und Franka Söll dabei waren. Und dadurch hat sich diese Szene angefangen zu vernetzen. Dann habe ich immer dann in Halle unterrichtet, was eins der ersten coolen, richtig geilen, wenn man sozusagen kann, Ostfestivals war. Es war so, es gab in Weimar das Festival und in Halle. Und ich habe das Halle-Festival geliebt. Ich war da 5 bis 10 Jahre und habe da immer moderiert. Es war so ein tolles Festival, was Franka und Katja gemacht haben. Die waren damals dabei im ersten Jahr und andere Leute. Und das zweite Jahr war dann wenn ich jetzt schon im Plauderwahn bin, da waren wir dann das erste Jahr war Frankreich, das zweite Jahr war Spanien. Da wurde es ein bisschen besser. Da waren wir in einer Villa in Spanien mit 40 Betten und wir hatten aber auch 6er- und 8er Zimmer. Aber es war damals einfach egal. Es war wirklich, wir kamen dahin, wir hatten drei Workshops. Da ging dann das Konzept los, dass wir zeitgleich Workshops machen. Also da ging dann sozusagen dieses typische Urlaubskonzept dann los, dass es immer Frühstück gibt zwischen halb 9 und 10, dass dann Workshops von 10 bis halb 1 waren, dann war immer Siesta von halb 1 bis 5, von 5 bis halb 8 war dann immer Workshop und dann war ab 8 Abendessen bis um 10 und dann war immer irgendein Event. Das ging ab 2004 dann in Spanien los und wir hatten ein Haus für uns. Mit einem Workshop war hinter dem Haus auf so einer großen Wiese. Es war eher so ein Fußballplatz. Der zweite Workshop war im Keller in der Garage. Und der dritte Workshop war ein Zimmer, was wir umgebaut hatten. Und dann hatten wir 4 Bäser für 40 Leute. Das weiß ich noch. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und wir sind 24 Stunden mit dem Bus hingefahren nach Kalpe. Aber das Coole war, dass wir einen eigenen Pool hatten. Wir hatten damals dieses Haus mit einem komplett eigenen Pool. Wir haben den ganzen Tag, da war ich 26, Impro gespielt und haben im Pool gebadet. Und es war wirklich, es war ein traumhaft schönes Leben. Sehr schön. Ja, ich finde auch, dass das irgendwie zusammenpasst. Also gerade dieses Thema Siesta dann in Spanien, dass man also nach so einem ersten Workshop dann an den Strand geht. Alle reden ja weiter über Impro. Das hört ja nicht auf. Du bist ja nur mit diesen Impro-Verrückten dann da unterwegs. Und dann geht es halt irgendwie weiter. Irgendwie, ich finde, das hat dann auch so einen Flow, so ein Festival. Das ist schon schön. Ja. Ja, du hattest eine totale, und da, Entschuldigung, du hast dich die totale Community entwickelt, weil du unglaublich schnell in diese Gruppe reingekommen bist. Und das war auch immer das Feedback aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass es halt ein geschlossener Raum eine Woche ist. Also wo du nicht wie bei einem klassischen Festival woanders schläfst und dann abends sind Shows, das haben wir immer, darauf haben wir nie so Wert gelegt, dass wir jeden Abend eine Show haben müssen, sondern dass die Leute sich halt unglaublich schnell kennengelernt haben. Wenn du am zweiten Tag nicht in der Gruppe warst, dann warst du wirklich ein stranger Mensch, weil du so schnell in Gruppen reingekommen bist. Das war immer sehr schön. Und da gibt es sicherlich auch Wiederholungstäter, die das von seit Jahren immer wieder machen, oder? Also ich kenne das ja, ich war, Asche auf mein Haupt, nie bei einem Impro-Hotel. Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube mal, als ich mit Impro angefangen habe, ich studiert, da waren die mir in Anführungsstrichen zu teuer. Ne? War einfach. Und dann später, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich war auch auf bestimmten Festivals noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht meine ich das mit der Impro nicht so ernst. Kann auch das, da bin ich mir ganz, ich glaube, du meinst es sehr ernst, Thomas, da bin ich mir relativ sicher. Sonst würdest du nicht so viel einbringen. Aber es kommen Leute immer wieder, ne? Also, weil ich kenne das von meinen beiden Kolleginnen, Susanne und Ilona, dass die tatsächlich, also über Jahre hinweg immer wieder auf Hotels gefahren sind und davon begeistert erzählt haben. Also es gibt einen ganz bekannten deutschen Impro-Spieler, Marvin Meinold, den ihr wahrscheinlich alle kennt von den Stereotypen. Mhm. Der war 2003 im allerersten Impro-Hotel dabei und sozusagen, wir haben so ein bisschen die Grundlage für Marvins Arbeit, weil der da Impro kennengelernt hat. Das ist so ein ganz, ganz toller Kollege und Mensch. Und Marvin war der 2003 das erste Mal dabei. Und auf deine Frage zurückzukommen, es ist immer so, ein Drittel fährt jedes Jahr mit, also jetzt nicht seit 2003, ein Drittel immer mal wieder und ein Drittel ist immer wieder neu. Und es gibt Leute, die fahren 4-5 Jahre mit, dann fahren sie mal nicht mit eine Zeit lang, weil dann Kinder kommen und dann fahren sie wieder mit. Das ist also, wir haben einen sehr, sehr hohen Wiederholeranteil. Ja. Und schöne Locations, das ist ja immer, also ich gucke immer, wo ihr so hinfahrt und denke so, ach, ist das schön. Ja. Danke. Also wir waren... Ja, also die Bilder sind toll. Da legen wir viel Wert drauf, dass wir gute Bilder haben. Ja, also in Mallorca, die Location hieß ja Casa Poesia, was ja auch wahnsinnig schön ist. Und da war ein Strand in der Nähe, da gab es dann Klippenspringen als Workshop. Das war für mich sowas sehr Eindrückliches, also natürlich auch von der Optik und vom Fotos her toll. Aber Ralf ist dann auch diese Klippen da runtergesprungen. Und den ersten Tag ging es dann so von 1 Meter bis 7 Meter. Das ist noch alles irgendwie ganz okay. Und den zweiten Tag in so eine Fotolocation, wo es irgendwie 12 oder 13 Meter nach unten geht. Und ich bin da zwar auch gesprungen, aber ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Angst in meinem Leben wie da. Das war total krass. Und das okay. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, wenn man sagt, und woran erinnerst du dich bei den Impro-Hotels? Ja, aber letztendlich ist es ja so, ja. Dass man da Sachen angeboten bekommt, mit denen man nie gerechnet hat. Also ich hätte nie vorher gedacht, dass ich überhaupt mal irgendwie Klippenspringen mache. Und es gehört ja vielleicht auch dazu, mutig zu sein und da irgendwie so sich Dingen zu stellen. Und auch das schweißt natürlich zusammen. Also wenn man sich überwindet, was zu machen, was eigentlich nicht geht, das ist ein irres Gefühl. Ja, wir haben da immer Wert gelegt auf, also das war immer eine Diskussion, wir wollten nicht nur rein Impro machen. Also das war immer bei uns, es heißt natürlich Impro-Hotel, aber es ging dann auch ganz viel in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und ich will auch nicht 24 Stunden, 7 Tage lang nur Impro, sondern es gab einfach auch ganz viele andere Dinge wie Klippenspringen, relativ viel Party, da habe ich immer Lust drauf gehabt. Ausflüge haben wir gemacht. Und natürlich, wir waren immer zwischen 40 und 50 Menschen in einer Woche, haben wir natürlich auch Wert drauf gelegt, dass die sich kennenlernen, auch auf eine andere Art und Weise. Und irgendwann war dann Impro auch in Anführungszeichen erschöpft. Also, dass man sagt, es musste nicht nur Impro sein, die ganze Woche über, obwohl wir es so genannt haben. Und das Klippenspringen war immer ein wirklich wichtiger Teil. Das war auch so wirklich von 1 bis 5 Meter erster Tag, das ist schon gesagt. Und jeder konnte aussteigen und es war so Mutprobe auf einer ganz anderen Art und Weise. Ja, das war immer cool. Ja, sehr gut. Aber du, was ich ganz faszinierend finde, du hast beschrieben, dass die Hotels, also die Idee war ja, die Szene ein bisschen zu verändern, die Leute sich kennenzulernen. Und jetzt kannst du ja sind das jetzt schon über 20 Jahre, ne? Es ist das 20, wir sind dieses Jahr 2022 im 20. Jahr. Also wir haben 2003 angefangen, sind jetzt im 20. Jahr. Ja, also jetzt über die 20 Jahre, kannst du was zur Impro-Szene sagen, so eine Einschätzung, was sich deiner Meinung nach verändert hat zu den Anfangsjahren, zu den Beginn? Hat sich was verändert oder außer, dass sie größer geworden ist vielleicht? Also das sind so mehrere Dinge. Das eine ist, ich hatte mit Tobi Zettelmeier mal so ein ganz spannendes Gespräch, dass die Impro-Szene unglaublich viel gelernt hat. Also ich hatte mit Tobi vor 2 Jahren, als wir an der Ostsee auf Schloss Wedendorf Impro-Hotel hatten, dass für uns am Anfang, ich bin ja jetzt 46, alles neu war. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal, keine 98, John Hudson gesehen habe mit den Shenanigan Brothers hießen die, glaube ich. Und die haben an dem Abend nur 5 Spiele gemacht. Und ich saß in dieser Show drinnen und dachte, das geht doch nicht, dass man nur 5 Spiele macht. Man muss doch eine Show mit doch mindestens 13 Spiele. Also, und die haben ganz viel moderiert. Und dann habe ich gedacht, das geht doch nicht, man muss doch spielen, man muss doch das Publikum fragen, dann muss man abfragen und dann muss man eine Szene spielen. Und die haben dazwischen 5 Minuten moderiert und das geht doch nicht. Und was sich halt unglaublich verändert hat, ist durch die weltweiten Einflüsse, dass jeder so seine Stile mitgebracht hat. Am Anfang haben wir wirklich stumpf, 93, 94, stumpf Szenen gespielt, eins nach dem anderen. Und dann, welches Spiel machen wir jetzt, welches machen wir jetzt? Und das hat sich total verändert. Dass die Szene offener geworden ist, dass die bunter geworden ist. Was wir die letzten Jahre viel im Impro-Hotel diskutiert haben, war, so blöd klingt, Gleichberechtigung. Es gab die Diskussion, was ist Belästigung bei Impro, was ist nicht Belästigung. Da hatten wir auch einige Diskussionen darüber, dass sie viel breiter geworden ist. Von früher gab es einfach jetzt viel Theatersport, was auch irgendwie cool war. Jetzt gibt es Langformen, also es gibt ja schon länger, als ich, dass es jetzt gibt es eine viel, viel, viel breitere Szene. Das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Ja, das ist tatsächlich nachweisbar ja auch, ne? Also es gibt mehr Gruppen und es werden viel mehr Formate gespielt. Aber findest du, dass hat sich was verändert? Die Leute haben sich kennengelernt. Ich glaube, das macht Kunst ja immer. Wenn man mal mit jemandem unterwegs war, kann man sich lieben lernen. Das ist ja eine alte Weisheit. Aber findest du, dass man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Konkurrenzdruck rausgegangen ist, weil man sich eben kennengelernt hat, weil man festgestellt hat, die Gruppe, die wir immer als Konkurrenz, weil sie an dem Tag vor und nach uns irgendwo in der Nähe gespielt hat, betrachtet haben, die wir jetzt kennen, sind jetzt Freunde oder Kollegen, mit denen man sich irgendwie austauscht. Hat der Konkurrenzdruck nachgelassen? Oder würdest du sagen, naja, es sind viel mehr Leute da und die Leute versuchen sich trotzdem immer noch besser zu werden und abzusetzen? Also hat sich da sowas von dieser... Versteht irgendjemand meine Frage? Ich versuche sie mal zu beantworten, so wie ich sie verstanden habe, Thomas. Ja und nein. Auf der einen Seite lässt natürlich Konkurrenzdruck nach, wenn du Menschen kennenlernst. Also wenn du sagst, ich weiß, wie der tickt. Ansonsten gerade durch Social Media lernst du Menschen kennen und merkst dir, ah, der ist doof oder bla bla bla. Und irgendwann lernst du den dann persönlich kennen auf einem Festival oder im Impro-Hotel und merkst, der ist gar nicht so doof oder die. Das ist positiv gewesen. Was natürlich negativ oder was dagegen ist, natürlich, dass es einfach viel mehr Gruppen gab. Also früher gab es in Berlin war immer so ein Hotspot, Franken habe ich immer gesagt, war so ein Hotspot, da gab es am Anfang einfach nur 5 und jetzt gibt es auf einmal 50 Gruppen, die um Zuschauer buhlen und Zuschauerinnen buhlen. Und das hat sich geändert. Durch Corona hat es nochmal unglaublich viel durcheinander geworfen. Also ich habe 15 Jahre in Hamburg bei der Steifen Prise gespielt bis 2017 und da gab es immer, da gab es natürlich Konkurrenz um Zuschauer und um Zuschauerinnen und jede Gruppe hat dann so versucht, seine Marke, seine Duftmarke zu setzen. Aber du hattest natürlich, gerade als dein Business Impro losging, wo es damit ging, Geld zu verdienen, dann ging es natürlich schon stark darum, Kunden zu kriegen. Und manche Gruppen sind in der freien Szene geblieben und haben gesagt, ich trete nur öffentlich auf. Und manche sind ins Business-Theater reingegangen, wie wir auch damals mit der Prise. Und da ging es natürlich auch, wenn es dein Job war, ums Überleben. Ja. Frage damit einigermaßen beantwortet? Ja, ich finde das tatsächlich ganz spannend. Da kommt eine Nachfrage. Würdest du aber sagen, dass da Konkurrenz gut ist? Also man muss ja nicht gleich ein Kartell gründen und sagen, wir sprechen uns jetzt ab. Aber ich finde halt auch gut, mit Kollegen irgendwie auch über das Business zu reden und sich irgendwie klar zu machen, wir kochen alle mit Wasser und es ist irgendwie gut, wenn wir alle ähnliche Ansprüche haben, weil man eben auch auf der anderen Seite sich ja auch sowas verderben kann, ne? Indem man irgendwie sagt, hier, die einen dumpen, die anderen machen ihre Kollegen schlecht oder so. Also ich finde ja so einen Austausch immer gut, weil der ja eigentlich uns und die Kunstform, die es ja auch ist, nach vorne bringt. Also deswegen, dieses Business Impro hat ja auch seine absoluten Schattenseiten mitgebracht, ne? Also von nicht nur Ellenbogen, sondern ein hart umkämpfter Markt, wo es um viel Geld ging, wo auch Leute sehr unangenehm wurden, so wenn man das Gefühl hat, okay, aber warum die ihr erst 2 Jahre oder 3 Jahre das macht, warum dürft ihr so einen Auftrag machen, wo man sagt, nee, weil das Leute sind, die uns gefragt haben, weil die uns persönlich kennen oder so, das ist ja nicht, wir sind ja jetzt irgendwie nicht losgegangen und haben Kaltakquise bei großen Banken betrieben oder so. Das fand ich manchmal, ich bin irgendwie ja 2000 zum Impro gekommen und 2002 nach Berlin. Und das hat sich dann so aufgebaut mit der Zeit. Und da kam es manchmal schon von so etablierteren Gruppen, erinnere ich mich an so Diskussionen, die jetzt weg sind. Ich weiß halt nicht, ob das aus dem sozusagen aus dem Gesamten raus ist, aus der Szene, weil man irgendwie merkt, okay, es gibt einfach mehr Konkurrenz, sind mehr Leute da, andere Leute machen das auch sehr gut. Es gibt nicht nur noch die eine große Gruppe in der Stadt oder in der Region, sondern es gibt viele Gruppen, die eine gute Qualität haben. Oder ist es einfach nur so, weil ich jetzt so lange dabei bin, dass mir einfach auch keiner mehr den Anfängerstatus und den Amateurstatus an den Kopf knallen kann, weil ich sagen kann, vergiss es, ich zahle meine Miete eben mit Kunst. Brauchen wir nicht drüber reden. So. Ja. Also das frage ich mich. Ich glaube, also das war eine sehr vielschichtige Frage, Thomas. Es kommen wieder einfacher. Ich bin in mehreren Verbänden. Also ich bin totaler Netzwerker und ich bin im Moderatorenverband und ich bin in der German Speaker Association, was der Verband der deutschen Redner und Rednerinnen ist oder der deutschsprachigen. Und es ist überall gleich. Auf der einen Seite sind wir alle Kollegen und Kolleginnen, gleichzeitig sind wir aber alle Mitbewerber. Und die Impro-Szene ist immer grundsätzlich alle mögen sich und alle sind irgendwie gleich, das ist jetzt meine Interpretation. Gleichzeitig sind wir aber einfach Mitbewerber. Also es wird ein, obwohl ich nicht mehr so viel klassisches Business-Impro mache, es ist, dass du eine Anfrage für einen Auftritt kommst oder für eine Moderation mit der Methode Impro, sag ich dann immer, und dass fünf Leute sagen, ich kann das. Und letztendlich musst du dann, glaube ich, beweisen, dass du es besser kannst als dein Mitbewerber oder deine Mitbewerberin. Das habe ich gemerkt. Ich habe als, da nochmal zurück zu den Impro-Hotels, als wir angefangen haben, waren wir einfach die Einzigen, die Impro-Hotel gemacht haben. Oder dieses Konzept Urlaub und Impro. Wir waren, ich habe es weltweit auch vorher noch bei keinem anderen gesehen, außer bei uns. Und auf einmal spross das ein bisschen so wie Pilze aus dem Boden. Also es gab so eine Hardcore-Zeit ab 2007, 2008, wo das auf einmal jeder machte und dann immer genau ein Jahr, weil sie dann alle doch scheiterten. Weil sie, es wirkte immer so, also es ist so easy, locker, wir fahren in Urlaub und machen es uns da nett. Dann machten sie es immer einmal, dann hat es aber nicht funktioniert. Und dann sagt, es ist doch was dahinter, was Ralf da macht mit seinen Hotels, merkte ich dann immer. Und jetzt hat sich mehr oder weniger ein paar Sachen etabliert, aber auch wieder nicht. Ich krieg's halt immer wieder von Leuten, die zurückkommen, die dann bei anderen mal mitfahren und dann zurückkommen und sagen, ich habe vorgestern wirklich eine E-Mail gekriegt von einer Teilnehmerin, die letztes Jahr mit einem Mitbewerber oder einer Mitbewerberin gefahren ist und sagte, ich will doch wieder mit euch. Es ist einfach nicht so geil wie bei den anderen. Und darauf zurück auf die Impro-Szene. Letztendlich entscheidet der Kunde oder wir müssen, aber dafür bin ich zu weit draußen, was ist ein Qualitätsstandard für Impro? Also ja. Warum ist Gruppe X besser als Gruppe Y? Oder Spieler X besser als Spieler Y? Letztendlich entscheidet dann der Zuschauer oder die Zuschauerin oder der Kunde oder die Kundin, weil er sagt, ich will lieber die Gruppe oder jene Gruppe für ein Event. Ja, ich glaube, es sind tatsächlich noch zwei Dinge, die dazukommen. Das eine ist natürlich Persönlichkeit. Ich habe mal so einen Casting-Podcast, also einen Schauspieler-Podcast aus L.E. gehört, das ist aber auch schon Jahre her. Und eine Sache ist bei mir hängen geblieben, wo jemand sagte, wenn man zu einem Casting geht, denkt man immer, derjenige, der die Rolle bekommen hat, war besser. Aber der hat einfach in dem Moment besser gepasst. Mhm. Der ist nicht besser als du, sondern besser passend zu dem Film oder zu der Rolle. Und ich glaube, dass manchmal auch, dass es bestimmte, wir spielen ja alle ein bisschen unterschiedlich und auch die Gruppen haben unterschiedliche Tempi, auch Herangehensweisen und sicherlich auch Fokus und auch unterschiedlichen Background. Also ich weiß mit meinen Leuten, mit denen ich viel spiele, dass was die für einen Background haben. Und manchmal denke ich, wenn wir zu einer bestimmten Veranstaltung gehen, da passen wir unfassbar gut rein, weil wir einfach so ein Know-how mitbringen. Und bei anderen Veranstaltungen können wir einfach Impro reinwerfen, wir können sehr spontan sein, wir können so. Aber da sind wir nicht so ganz gut angebunden, weil irgendwie uns da der Background ein bisschen fehlt. Und manchmal denke ich, ja, so bestimmte Veranstaltungen oder bestimmte Shows könnten andere Gruppen besser, weil sie einfach anders sind. Und dafür gibt es aber Shows und Themen und so weiter, wo wir einfach wie Arsch auf den Eimer passen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema. Also, dass man manchmal auch sagen muss, klar, der Kunde und die Impro-Gruppe müssen zusammenpassen. Und da ist aber so viel ja da, dass man eigentlich, also wir, ne, du kannst, wir können die gleichen Sachen, wir können zusammen auf die Bühne gehen und das gleiche Game spielen, aber du kannst nicht mein Know-how und mein Wissen und meine Erfahrung mitbringen und ich nicht deine, sondern das ist ja das Spannende, dass ja jeder auch dann doch wieder Einzelkünstler ist. Und ich fände das gut, wenn das nochmal ein bisschen klarer wird, dass es einfach nicht austauschbar ist. Gruppe A ist nicht durch Gruppe B austauschbar, auch wenn die beide auf einem hohen Level spielen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die Qualitätsfrage. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte gern so ein Pilotensystem für Qualität. Also das eine ist sozusagen, dass du ein bisschen zeigen kannst, was du gemacht hast. Also hast einen Schein gemacht auf einem Kleinflugzeug und auf einem, weiß ich nicht, Helikopter. Und dann noch die Zeit. Also wie oft bist du wirklich dabei, Workshops zu machen und aufzutreten, weil wir kennen alles Leute, die sagen, ich mache Impro schon seit den 90ern und dann fragt man manchmal nach, okay, und wo spielst du? Ach, jetzt seit 4, 5 Jahren nicht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, Impro ist eine Sportart, die man trainieren muss. Also das ist nichts, was man einfach, also man kann das so, man kann sehr spontan auf die Bühne gehen, aber um wirklich gut zu sein und mit seinen Kollegen im Einklang zu sein, ist Training und Auftreten schon auch wichtig. Sonst verfällt man halt immer wieder auf seine gleichen Stereotypen und setzt einfach ein, was man so ein tolles Set hat. Dazu würde ich, gerne die Frage stellen an Ralf, macht das Impro-Hotel Stars? Also wenn du Leute als Trainer einlädst, ist das nicht eigentlich der ganz große Ritterschlag? Das wird mir manchmal gesagt. Also das ist total süß, obwohl ich es gar nicht so sehe. Also macht das Impro-Hotel Stars, weiß ich nicht. Also was ich von Kollegen und Kolleginnen, die Festivals machen, höre, ist sozusagen, wir gucken schon an, wen du als Trainer oder Trainerin dabei hast und die buchen wir dann für die Festivals. Das ist das eine. Das zweite, dass natürlich Gruppen aufs Impro-Hotel gucken und sagen, wer bei Ralf dabei ist oder wer im Impro-Hotel dabei ist, der ist ein guter Trainer. Ja und nein. Also ich versuche noch so eine Mischung an Trainern hinzukriegen, alten Hasen, die uns einfach schon ewig begleiten. Ich nenne jetzt mal Namen wie Nicole Eriksen, die ich unglaublich schätze, oder Billa Christel. Und so jungen Menschen, die überhaupt die neu auftauchen in der Impro-Szene oder die mir über den Weg laufen und die ich dann mitnehme, die dann total gut ankommen. Ob sie Stars machen, weiß ich nicht. Aber wenn es Stars in der Impro-Szene gibt, dann versuche ich die immer zu entdecken. Dann waren sie bei dir. Ja, ich hatte. Dann kommen sie zum Impro-Hotel. Ich hatte wirklich, wir hatten 20, kurz vor der Corona-Pandemie hatte ich, als wir Mallorca noch hatten, hatte ich mal geplant, ein Impro-Hotel nur für die Trainer und Trainerinnen. Wir hatten einfach alle dabei. Also das ist schon witzig werden. Ich hatte 120 Trainer in den letzten Jahren. Also wir hatten einfach wahnsinnig viel, weil wir pro Impro-Hotel 5 bis 6 Trainer haben. Und ich hatte 2 lustige Begegnungen auf internationalen Festivals. Das eine war ein Amerikaner, den ich in Wien auf dem Festival getroffen habe. Und der unterhielt sich erstmal so ganz nett mit mir. Und als er dann checkte, wer ich bin, war er super freundlich. Es war wirklich so eine Drehung. Und das andere war auf dem Amsterdam-Festival. Das war auch kurz vor Corona. Da war eine Teilnehmerin, die hatte eine echt coole Show gespielt. Und ich ging zu ihr hin nach der Show und sagte, hey, ob sie denn auch Workshops gibt. Und dann war sie relativ arrogant und meinte, ja, sie gibt auch Workshops, bla bla bla bla bla. Und dann stand ich da noch mit der rum und dann kamen so 2 andere Menschen und fingen an, sich mit mir in diesem Kreis mit der zu unterhalten. Und dann checkte sie so langsam, das war wirklich ein süßer Moment, dann checkte sie so langsam, dass ich Ralf Schmidt bin, da will ich mir nichts ein. Aber so, sie checkte das so langsam und dann guckte sie mich irgendwann an und sagte, you are Ralf Schmidt? Und ich so, yes. You are the leader of the Impro-Hotel? Und ich so, yes. Und dann war sie auf einmal total freundlich. Das war so wirklich vorher so total arrogant von oben herab. Irgendein Typ spricht mich an, ob ich Workshops gebe. Das war ein interessanter Moment. Ja, man sollte nie arrogant zu Menschen sein, die einem was fragen. Ja, ich fand sie wirklich gut und dachte, die kann ich mir mal als Trainerin vorstellen, aber die war dann so, ja, irgendein Typ kommt nach dem Auftritt und baggert mich an, was ich überhaupt nicht vorhatte. Das war sehr, sehr spannend. Und ansonsten ist es halt eine geile, du lernst Menschen in dieser Woche schon sehr gut kennen, Trainer und Trainerinnen. Und es gibt 90% oder 95% nehme ich immer wieder mit. Es gibt aber ein paar Kollegen und Kolleginnen, die haben sich so daneben benommen, die nehme ich nicht mehr mit. Dann gibt es auch eine schwarze Trainerliste von Leuten, die schwierig waren in der Woche oder an dem Wochenende. Das kriegt man dann immer schon ganz gut raus, die wirklich da nicht, ich meine, es ist ja auch ein Abenteuer diese Woche, und die Woche ist auch anstrengend. Also Mallorca war teilweise wirklich auch anstrengend, weil es natürlich eine Woche Party und Arbeiten ist und da habe ich schon sehr viel oder haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass es A, den Trainern und Trainerinnen gut geht, weil wir natürlich nicht unglaublich geil zahlen, sondern es ist eher so ein Taschengeld, sage ich mal, aber die haben halt dann auch eine tolle Woche und es ist auch immer ein Kompliment für mich, wenn die sagen, ich komme wieder mit. Also so wie keine Ahnung, Marvin fährt seit Ewigkeiten mit, Janis Kafka ist immer wieder mit dabei, Nele hatten wir viel dabei, Nicole Eriksen, Billa Christe, also die ganzen großen, tollen Namen der deutschen Impro-Szene, die auch immer wieder mitwollen. Also so schlimm können wir gar nicht sein. Ja, ich kann auch noch sagen, auch für die Teilnehmer ist es anstrengend. Also mein Learning aus dem ersten Impro-Hotel war, dass ich nach dem zweiten mir noch 4 Tage extra Urlaub auf Mallorca genommen habe, weil ich so beim ersten aus dem ersten Jahr so kaputt nach Hause kam. Schlafentzug und so. Wie nennt man das? Erlebnisurlaub? Ja. Survival Training. Aber das heißt, die Gäste, die ins Hotel kommen, sind auch international. Also jetzt kein rein deutsches Phänomen sozusagen, sondern hast du da Statistiken? Ja, also wie definieren wir jetzt international? Wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz, also sind immer so 3, 4, 5 Nationen. Wir hatten mal ein Format 2011 bis 2013, das International Impro Hotel, 2013 bis 2019, was ich damals mit Nadine Andler entwickelt habe, oder wir, Nadine am Anfang mit dabei war, wo wir ein internationales Impro Hotel hatten, was auf der einen Seite total schön war, weil wir hatten ein Impro-Hotel, da hatten wir Teilnehmer aus 13 oder 15 Ländern. Es war natürlich sozusagen von den 30, 35 Teilnehmern waren 10, 15 Deutsche und ansonsten immer von jedem Land einem. Das war cool und schlimm zugleich. Es war unternehmerisch das total doof, weil sich es unternehmerisch wirklich nicht rentiert hat. Darum haben wir es auch irgendwann eingestellt. Es war echt ein totales Hobby von mir. Aber es war in der Stimmung, war es schon Wahnsinn, weil wir einfach total viele Leute aus internationalen Ländern dabei hatten. Aber unternehmerisch war es total schwierig, weil Deutschland grundsätzlich ein relativ wohlhabendes Land ist und fast nur von der Schweiz noch getoppt wird. Und wir, ich fand, sehr moderate, aber halt deutsche Preise hatten. Und dann für Impro-Spieler aus Italien oder Spanien war das dann halt einfach noch teurer. Und deswegen hat sich das nie so durchgesetzt, dass unglaublich viele internationale waren. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es hat sich da auch wirklich sehr viel internationale Bände, also internationale Bande geschlossen, was ich sehr cool fand. Und dann hatten wir wirklich unglaublich viele internationale Trainer. Ich weiß noch, wir hatten aus Kolumbien Trainern, aus Frankreich Trainern, aus Italien, aus Portugal, aus Amerika, aus Israel, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das war schon eine tolle Zeit mit den ganzen internationalen Trainern und den internationalen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Wie entdeckst du denn die Trainer? Also sowohl jetzt national wie auch international. Sehr gute Frage. Also gibt es mehrere Dinge. A, ich laufe den über den Weg auf irgendeine Veranstaltung. Und was ich dann, es gibt ein paar Festivals, die mitdenken. Also es kommt ganz oft, dass Festivals, dass Leute mich anfragen, ob sie als Trainer mitgehen, aber nie so weit denken, mich mal auf ihr Festival einzuladen, dass ich mal ein bisschen schade finde, dass sozusagen in die eine Richtung, ja, Ralf, nehme ich mit, aber dann im Gegenzug so, wir machen auch ein Festival, laden wir dich mal ein, Ralf? Nee, das machen wir nicht. Das finde ich sehr schade. Also erstens, ich lerne sie irgendwo kennen. Das zweite ist, sie werden mir empfohlen von total unterschiedlichsten Menschen. Also das ist immer ganz spannend, wenn jetzt Thomas sagen würde, du Ralf, ich habe den oder die Trainerin gefunden und du würdest es nochmal sagen, Makro, und dann würde noch jemand drittes und viertes um die Ecke kommen und sagen, der ist es, den nehme ich dann mit oder die nehme ich dann mit, also wenn er mir über unterschiedliche Ecken der oder die Person empfohlen wird. Oder wenn jemand Social Media mäßig, also wenn ich über Social Media auf jemanden aufmerksam werde, dass andere Leute was posten oder weil man dich mit guten Instagram-Stories locken kann. Ne, es ist dann so, dass andere Leute was posten und dass man sagt, okay, wer ist denn das? Okay, der hat ja oder der oder die hat ja relativ viele Follower, jetzt gucke ich mir den mal intensiver an. Das. Und dann spreche ich natürlich mit anderen Festivals, wen habt ihr denn? Ich gucke mir natürlich auch an, was andere Festivals machen. Also wen haben die gerade dabei? Wen finden die gut? Und dann gucke ich immer, gerade das mal versuche ich wirklich bewusst, Leute nicht mehr aus der Impro-Szene zum Teil zu nehmen. Also wir hatten jetzt Ingrid Wenzel dabei, die ist eigentlich Stand-up-Comedian. Also die hat mit Impro, kommt jetzt gerade in diese Impro-Szene rein, aber eigentlich ist sie klassisch Stand-up-Comedian und die will ich da drin haben. Oder wir hatten gerade Fabian Seewald dabei, der ist Puppenspieler. Der hat auch mit Impro klassisch nichts am Hut. Dass ich immer eine Person mitnehme, die kein klassischer Impro-Spieler ist oder keine klassische Impro-Spielerin, weil ich will, dass wir über den Tellerrand gucken. Michael Band war mit dabei, der ist der künstlerische Leiter von dem Business-Theater, der hat eine Theaterausbildung. Matthias Messmer war mit dabei oder ist immer wieder mit dabei, der hat Regie in der Ernst Busch in Berlin studiert und war der künstlerische Leiter der Blue Man Group. Also der kommt nicht aus dem klassischen Impro. Und dann will ich auch, dass die mitfahren, weil die einfach eine ganz andere Inspiration reinbringen als der nächste Impro-Trainer der oder Impro-Trainerin, die immer mit dem Gleichen um die Ecke kommt. Ja, Handwerk ist ja auch mehr als jetzt nur das Impro-Handwerk. Ja. Also auf der Bühne braucht man ganz viele Dinge. Und ich habe von so einem Trainer nochmal wahnsinnig profitiert. Ja. Finde es toll. Also. Da wir so mit der Sendung langsam zum Ende gehen, ich würde dir gerne noch eine große Frage stellen. Ich muss vorher noch kurz was sagen. Meine Töchter hören immer alles oder hören viel, was ich an Podcasts und Sendungen, die ich mache. Deswegen möchte ich einmal ganz besonders meine Tochter Ida und meine Tochter Lotta grüßen. Weil die beschweren sich immer und sagen, Papa, ich habe das Ganze angehört und du hast mich nie erwähnt. Deswegen Ida, liebe Grüße von Papa und Lotta, liebe Grüße von Papa. Ja, unbekannterweise auch. Hallo Lotta, genau. Genau. Habt einen spannenden Papa, genau. die Frage, die uns so ein bisschen gerade beschäftigt, auch mit dieser Serie Makro, brachte das auf, dass wir jetzt Leute einladen, die in der Impro-Szene so ein bisschen einen weiteren Blick haben. Du kannst jetzt auf 20 Jahre Impro-Hotel zurückgucken, über 25 Jahre Impro. Wenn du mal so in die Zukunft guckst, gibt es irgendwas, wo du sagst, da würde ich gerne, dass die Szene sich hinentwickelt oder da entwickelt sie sich gerade hin, das möchte ich gerne, dass sie das nicht tut? Oder hast du noch so Wünsche, Träume für die Impro-Szene? Wie geht's weiter? Was sind deine Perspektiven für die nächsten 10, 15, 500 Jahre? Boah, das ist wirklich eine große Frage, Thomas. Ich weiß. Wir grüßen weiter deine Töchter. Also, ich glaube, das eine ist, was ich mir wünsche, ist das Thema offen zu bleiben. Also das merke ich in den Impro-Hotels, dass es manchmal, dass ich mir wünsche, dass die Leute immer gucken, was gibt's noch, wie können wir spielen, was birgt es noch, da offen zu sein, auch für unterschiedliche Workshops und Workshops-Konzepte. Da schwimmt mir manchmal die Impro-Szene zu sehr in der eigenen Suppe. Das merke ich. Also, dass es da über den Tellerrand gucken, das ich mir wünsche, und sich da auszutauschen. Dass es natürlich gerade durch Corona eine wahnsinnige Delle gab. Also, das haben wir natürlich auch mitgekriegt, dass da die Szene einfach ein bisschen den Bach runtergegangen ist. Auf der einen Seite dachten wir immer, hey, wir sind doch die Impro-Szene, wir sind total flexibel, aber auf der anderen Seite hatte keiner so wirkliche Antworten. Das ist mir aufgefallen. Ja. Das hoffe ich, dass es wieder besser wird, jetzt wo es jetzt hoffentlich auch wieder losgeht. Ich glaube auch was ich mir noch wünsche, ist, glaube ich, eine Toleranz zu haben in Bezug auf unterschiedliche Spielarten. Also, dass irgendwie jeder eine unterschiedliche Art hat zu spielen und die einen haben Bock eher gaggig zu spielen und die anderen haben Bock Langform zu spielen und die dritten haben Bock politisches Theater zu machen. Dass man das sozusagen nicht sagt, so wie wir spielen, ist richtig, sondern irgendwie ist alles erlaubt. Das merke ich immer wieder. Also, das merke ich auch, wenn wir Shows in der abends spielen. Es gibt kein richtiges Impro. Es ist irgendwie, es gibt, spielst so, wie du das für richtig hältst. Und es gibt nicht, also das haben wir viel diskutiert, so spielt man kein Impro. Das ist richtig, das ist falsch. Es gibt im Impro kein richtig oder falsch. Letztendlich entscheidet es entweder das Publikum, was richtig oder falsch ist, wenn du Publikum hast oder nicht. Das fällt mir auf, da offen zu bleiben. Und die, das gucke ich auch immer beim Impro-Hotel, die jüngeren Kollegen und Kolleginnen auch durchkommen zu lassen. Also die so beides, also wirklich total Respekt und Toleranz in beide Richtungen. Also auf der einen Seite die älteren Spieler wie mich zu wertschätzen und sagen, die haben auch irgendwas geleistet. Gleichzeitig machen die nicht alles richtig. Und die jüngeren Spieler auch durchkommen zu lassen und sagen, cool, wo geht ihr denn hin? Wo geht's da denn hin? War das jetzt ein Appell oder? Nee, das war eine sehr spannende Thematik, weil ich glaube, also auf der einen Seite hat sich die Szene diversifiziert, wie wir festgestellt haben. Es gibt mehr Gruppen mit mehr Angebot, die Unterschiedliches machen, aber tatsächlich immer noch so ein bisschen die Haltung, so wie wir das machen, ist es richtig. Und das ist ganz spannend zu sagen, lasst uns doch mehr auf diese Unterschiedlichkeit gehen. Es ist halt eine Form des Theaters und wir bilden alle Genre und Spielarten von Theater ab. Und da gibt's halt einfach die Komödie und es gibt das große Dramahaus, es gibt den kleinen Off-Keller, der Monologstücke macht und es gibt das Musical, so, also einfach auch in der Bandbreite und so sollten wir uns auch in der Impro begreifen. Und ja, es gibt das Boulevard-Impro und es gibt vielleicht auch das Feuilleton-Impro. Da einfach mehr so eine Gelassenheit drauf zu bekommen und eben nicht so eine, das ist der Königsweg für improvisiertes Theater, weil es ja es ist ja nur eine Art, Theater zu machen, aber es ist nicht die alle Spielarten des Theaters. Ja. Also da ist auch, wir hatten gerade das Festival im März und wir hatten 12 verschiedene Workshops und dann gibt es 12 verschiedene Arten, Impro zu spielen. Und es ist einfach so, oder im Sommer beim klassischen Impro-Hotel gibt es 9 verschiedene Workshops was wir angeboten hatten, was ich geliebt habe, war Impro über 50. Also es war so einfach ein Ding, das habe ich mit Armin Hagner entwickelt beim Skifahren. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einen Workshop Impro über 50. Und der Workshop war nicht so unglaublich gut besucht. Es waren, glaube ich, 6 Leute da. Aber alle, und es war total spannend, es waren nur Frauen in dem Workshop von Armin, 6 tolle Frauen und Armin. Und am Ende kamen alle heulend raus und die haben das beste Feedback ever für einen Workshop so ungefähr gekriegt. Also das Beste weiß ich jetzt nicht, aber es war unglaublich gutes Feedback, weil die an einer ganz anderen Thematik gearbeitet haben. Und es war so, das war total für mich bewegend. Oder es gab mal einen Workshop von Knut Kalbertod von der Brise, Impro-Großgruppe, der hat gesagt, er will 20 Mann im Workshop und dann haben sie die ganze Zeit Großgruppenspiele gemacht, der ist mir noch in Erinnerung geblieben. Oder es gab mal einen total schönen Workshop von Roland Trescher auf Mallorca zum Thema Relevanz. Also was ist relevant? Und dann musste man immer Stellung beziehen und das waren so was kannst du halt in so einem Rahmen vom Impro-Hotel ganz gut machen, weil du abends noch drüber reden kannst und da in einem geschlossenen Raum bist. Oder Nicole Eriksen, die immer ganz viel über Liebe und Emotionen auf der Bühne, dann entsteht einfach was. Und ich überlege mir schon, wann mache ich welchen Workshop? Also die Woche hat ja auch eine Dramaturgie, dass ich sage, am Anfang mache ich eher so die leichteren Workshops, in der Mitte dann die härteren und am Ende wieder ein bisschen die leichteren, weil dann alle durch sind. Oder Verena Lohner, jetzt komme ich kurz, ich höre gleich auf. Verena Lohner hatte einen Workshop. Wir müssen auch aufhören. Ja, ich schweige gleich. Verena Lohner hatte einen ganz tollen Workshop, wo es totale Konflikte gab am ersten Tag, weil sie sich so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also sie wollten Konflikt, aber eigentlich haben sie sich dann doch nicht getraut. Ach, super. Wir haben noch eine Minute. Wir müssen leider so ein bisschen zum Ende kommen. Ralf, es war schön, dass du als Gast da warst. Marco, machen wir einen Ausblick oder schreiben wir ihn einfach in die Shownotes? Nee, wir fragen einfach Ralf, was jetzt noch dein Ausblick ist. So, du hast, glaube ich, das letzte Wort dazu. Ja. Was? Kannst du was empfehlen für den April? Oh, jetzt. Oder bis zum Sommer. Ja. Bis zum nächsten Impro-Hotel. Also wenn ihr Impro-Spieler oder Impro-Spielerin seid, geht wieder raus, unterstützt die lokalen Gruppen. Konkret kann ich euch wirklich keine Festivals empfehlen. Ich habe da gerade, weil ich gar nicht weiß, inwieweit die Kollegen wieder anfangen. Aber geht raus, guckt euch die lokalen Gruppen an. Bühnenrausch ist immer so, wenn ihr in Berlin seid, Bühnenrausch ist immer eine Empfehlung wert. Die Steife Brise in Hamburg ist eine Empfehlung wert. Hidden Shakespeare in Hamburg ist eine Empfehlung wert. Affirmative in Mainz empfehle ich. Bühnenpolka in München. Das sind so die Kollegen, die ihr besuchen sollt. Okay. Und gut. In Zürich. Danke, dass du da warst. Und Zürich. Unser Haupttheater in Zürich. Guckt euch das auch an. Da fällt mir jetzt gerade der Name. Okay. Super Schmidt. Ja, genau. Das an und für sich. Genau, das meinte ich. An und für sich in Zürich. Geht hin. Die haben eigenes Theater aufgemacht. Die Kollegen und Kolleginnen. Das ist Mut. Das ist ganz wichtig für die Impro-Szene. Guckt euch an und für sich in Zürich an. Mit eigenem Theater. Machen wir. Danke, dass du da warst, Ralf. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Und ja, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Ciao. Ciao. Ciao.